Erster, ein Lied von David für den Musikleiter. Zweiter, ich bin ganz leise bei Gott. Er hilft mir. Dritter, Gott ist wie ein fester Stein. Er beschützt mich. Ich falle nicht. Vierter, warum greift ihr einen Mann an? Ihr seid wie eine alte Wand. Fünfter, sie wollen ihn stürzen. Sie lügen gerne. Sie sagen nette Worte, aber sie denken böse. Sechster, sei ganz leise bei Gott. Er gibt mir Hoffnung. Siebter, Gott ist mein fester Stein. Er beschützt mich. Ich bleibe sicher. Achter, Gott rettet mich. Er macht mich stark. Er ist mein sicherer Ort. Neunter, vertraut Gott immer. Sagt ihm alles. Gott ist unser Schutz. Zehnte, Menschen sind wie ein kurzer Wind. Sie sind nicht wichtig. Sie wiegen fast nichts. Elfter, stehlt keine Sachen. Hofft nicht auf viel Geld. Liebt euer Geld nicht. Zwölfter, Gott hat es gesagt. Ich habe es gehört. Gott hat die Macht. Dreizehnter, Herr, du bist gut. Du gibst jedem Menschen, was er verdient.